Im Zeitraum vom 7. bis zum 10. Februar richteten ausländische Medien über das revolutionäre Wirken von Marschall Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Internet-Homepage Huanjiwang, die amerikanische Nachrichtenagentur UPI und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Student Committees, des nationalen Soziologie Student Committees der Demokratischen Republik Kongo, der Soziologie Studentengruppe Basco in Spanien und des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk, dessen Hauptsitz in Nigeria ist, brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un das Präzisionsmaschinenwerk Gangdong aufgesucht hatte. Die lautische Nachrichtenagentur, die nepalesische Zeitung Arpan und die Internet-Homepages der nepalesischen Journalistengesellschaft zum Studium der Soziologie und Songun-Politik, der nepalesisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan meldeten, dass Kim Jong-un die neu gebaute Weißenheim-Grundschule Pyongyang besichtigt hatte. Mit dieser Nachricht meldete die russische Internet-Homepage irkutsk-blogspot.ru, dass Kim Jong-un die taktische Übung für den Flussüberquerungsangriff des verstärkten Panzerinfanterieregiments in der Wintersaison geleitet und die Baustelle der Dümmungstraße besichtigt hatte. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.